Kundgabe 6616. Empfangen durch Bertha Dudder am 8.8.1956. Furcht vor dem Tode. Der Tod ist nur der Durchgang zu dem Leben, das ewig währet. Ihr Menschen brauchtet alle nicht den Tod zu fürchten, wenn euer Wandel auf Erden meinem Willen entsprechen würde. Wenn ihr in göttlicher Ordnung diesen Erdenwandel zurückgelegt hättet, denn dann würde euch auch kein Schrecken befallen angesichts des Todes, weil eure Seele sich nur dessen freuen würde, aus dem Leib entfliehen zu können, um in ihre Heimat einzugehen, wo der irdische Körper völlig überflüssig ist, aber dennoch von keinem Vergehen gesprochen werden kann, sondern ein freies Licht und kraftvolles Leben die Seele erwartet. Jesus Christus ist auferstanden am dritten Tage aus seinem Grabe. Er hat es euch gezeigt, dass es kein Vergehen gibt nach dem Tode des Leibes. Er hat euch den Beweis gebracht, dass ein rechter Lebenswandel nur eine Umwandlung des irdischen in einen geistigen Leib zur Folge hat, dass der Mensch bestehen bleibt, nur seine Hülle eine Verwandlung erfahren hat, die aber für den Aufenthalt im geistigen Reich unumgänglich nötig ist. Und ihr alle könntet diese Umwandlung an euch selbst zu Wege bringen, und es hätte wahrlich der Tod seinen Stachel verloren. Aber weil ihr Menschen nicht glaubet an ein Leben nach dem Tode, darum unterlasset ihr es auch, euch selbst für den Aufenthalt im geistigen Reich vorzubereiten. Und weil eure Seele daher keinerlei Aussicht hat, nach dem Leibestode ein lichtvolles, strahlendes Geisteskleid anzuziehen. Darum fürchtet ihr den Tod, und das auch mit Recht. Denn ihr könnet nicht vergehen, aber es kann euch noch die Erdenschwere anhaften. Und das Erwachen nach dem Leibestode wird kein freudiges sein. Aber ihr werdet erwachen, und ob eure Seele noch so mangelhaft gestaltet ist, sie wird es erfahren, dass sie nicht vergangen ist und nicht vergehen kann. Und vor diesem Lose fürchtet ihr Menschen euch unbewusst, die ihr den Tod fürchtet. Doch ihr sollet gedenken dessen, der den Tod überwunden hat. Jesus Christus will euch zum Leben auferwecken. Er will euch ein ewig unverwüstliches Leben geben, das ihr nimmermehr verlieren sollet. Nehmet sein Gnadengeschenk an, gedenket seiner in bangen Stunden und empfehlet ihm eure Seele und bittet ihn, dass er sie nicht dem Tode verfallen lassen möge, dass er sich ihrer erbarme und ihr zum Leben verhelfen möge. Und ihr werdet diese Bitte wahrlich nicht vergeblich an ihn gerichtet haben. Und eure Furcht wird schwinden und einer seligen Ruhe Platz machen, einer Ruhe, die nur Jesus Christus allein ihr schenken kann. Der lebendige Glaube an Jesus Christus verjaget alle Schrecken des Todes, denn es weiß der Mensch, dass er auferstehen wird zum Leben, gleich wie Jesus auferstanden ist am dritten Tage. Wer aber diesen Glauben an ihn nicht besitzet, der fürchtet den Tod. Oder er glaubt sich vergangen, zum Nichts zurückgekehrt, aus dem er sich auch hervorgegangen wähnet. Und es wird ein schlimmes Erwachen sein für diesen, wie auch für alle, die ohne Christus lebten auf Erden. Und lange wird es dauern, bis sie sich überzeugt haben, dass sie nicht vergangen sind, dass sie aber aus ihrem toten Zustand nur herausfinden, wenn sie nach dem rufen, den sie nicht anerkennen wollten auf Erden, der aber allein ihnen wieder das Leben schenken kann. Der Tod brauchte nur der Übergang zu sein in ein neues, unvergängliches Leben. Er brauchte keinesfalls die Menschen zu beunruhigen, weil Jesus Christus ihn überwunden hat, weil er das Erlösungswerk vollbrachte, um die Menschen zu befreien aus einem Zustand, den sein Gegner in die Welt gebracht hatte. Aber das Erlösungswerk und die Auferstehung Jesu wird nicht recht gewertet von den Menschen. Viele wissen davon und glauben doch nicht. Und sie können daher auch nicht von den Auswirkungen des Erlösungswerkes und der Auferstehung Nutzen ziehen. Doch der lebendige Glaube gibt den Menschen die feste Zuversicht und nimmt ihnen daher auch jegliche Furcht vor dem Tode. Und diese werden selig einschlafen im Herrn und froh erwachen bei ihm im Reiche des Lichtes und der Seligkeit. Denn für diese gibt es ewig keinen Tod mehr. Für sie gibt es nur noch ein ewiges Leben. Amen.